mein Herz, erdulde deinen Schmerz, lass dich dein Kreuz nicht unterdrücken. Gott wird dich schon zur rechten Zeit erquicken. Muss doch sein Liebesohn, dein Jesus in noch zarten Jahren, viel größere Not erfahren, da ihm der wüterische Rhodes die äußerste Gefahr des Todes mit mörderischen Fäusten droht. Kaum kömmt er auf die Erden, so muss er schon ein Flüchtling werden. Wohlan, mit Jesu tröste dich und glaube festiglich denjenigen,